Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir starten in eine neue Woche und das wie immer mit einer freien und offenen Themennacht. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir domian@wdr.de. Diese Woche versuchen wir mal das Thema Tod und Sterben ein wenig nach hinten zu schieben, da wir ja letzte Woche die ARD-Themenwoche hatten und das sehr stark repräsentiert war. Und wir gucken mal, dass wir uns auf andere Themen konzentrieren. Zum Beispiel ist das Hauptthema diese Woche, also in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, unsere Themensendung heißt Sieger. Und in dieser Themensendung möchte ich mich gerne mit Leuten unterhalten, die zum Beispiel sportlich extreme Leistungen erbracht haben oder die es geschafft haben, aus großen Schulden herauszukommen, die eine schwere Krankheit überwunden haben oder vielleicht eine super tolle Karriere gemacht haben. Das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, aber keine langen Vorreden. Wir starten mit Anna und Anna ist 27. Guten Morgen, Anna. Ja, guten Morgen, Domia. Ja, Anna. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Es gab gerade so ein bisschen Komplikationen, aber jetzt bin ich da. Ja, ich höre dich sehr gut und das heißt, wir können sofort anfangen. Genau. Über was reden wir beiden? Also ich möchte ganz gerne über meinen ganz besonderen Fetisch erzählen. Und zwar bin ich ein Adult Child, / Adult Baby. Adult Baby. Genau, das heißt praktisch, dass ich als erwachsene Frau mich gerne als Baby oder Kleinkind fühle. Habe ich schon mal gehört. Ist sehr Hast du schon mal gehört? Ja, habe ich schon gehört. Ist sehr bizarr. Es ist sehr bizarr. Sehr bizarr. Ich glaube, das hört sich auch für Menschen, die das jetzt nicht unbedingt kennen, sehr, sehr bizarr an. Ja, wir wollen jetzt ein bisschen uns eingehender darüber unterhalten. Du genau. du möchtest dich gerne als Baby fühlen. Genau, ja. Wie machst du das? Also, da gibt es verschiedene Wege. Also, ich ziehe mich erstmal so an. Ich ziehe gerne Babysachen an, natürlich in meiner Größe. Gibt's? Wie groß bist du? Ich bin 1,60 groß. Okay, gibt's denn in der Größe Babysachen? Auf jeden Fall. Auf es jeden gibt Fall. Da gewisse Internetseiten, wo man auch solche Sachen bekommen kann. Für euch Fetischisten. Genau. Ja. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich schneidere selber ganz gerne. Also ich habe halt eine Nähmaschine und ich habe mir jetzt schon zwei Kostüme in Anführungsstrichen selber genäht. Also kann ich mir dich vorstellen in einer schönen rosa Strampelhose oder Strampelhosenanzug? Genau, ja. Genau. Dann vielleicht ziehen Babys irgendwas auf den Kopf? Ja, also vielleicht mal so ein Mützchen oder so, genau. Aber das ist eigentlich eher selten. Also das ist jetzt nicht unbedingt meins, sage ich jetzt mal. Ich muss jetzt nicht unbedingt eine Mütze aufhaben. Was hast du denn so für Babysachen? Beschreibst du uns doch mal. Also, die Palette ist ziemlich groß. Also ich habe Kuscheltiere, ich habe Schnuller ohne Ende, ich habe Strampler, ich habe halt diese Ganzkörperanzüge, die man von kleinen Kindern her kennt, die man mit zum Reißverschluss zu machen kann. Ich trage Windeln, ich habe, wie gesagt, Spielsachen hier. Ich muss gleich mal einhaken bei den Windeln. Strullerst du da auch rein in die Windeln, wie das Babys machen? Eher selten. Aha. Also ich denke mal, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der mich wirklich wickeln würde, dann würde ich es wahrscheinlich auch eher machen. Aha. Aber so ist es halt, dass ich dann, ich kann das nicht so und ich habe es auch schon ein paar Mal versucht jetzt, aber das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf ich so stehe, sage ich mal, da jetzt irgendwie reinzumachen. Es geht halt einfach nur um das Gefühl des Windelntragens. Ja, das ist eigentlich alles. Des Windelntragens und auch diese Kleidung zu tragen. Genau, hast du denn auch ein so im Maßstab umgebautes Kinderbett zu Hause? Nein, leider nicht. Also hätte ich gerne, aber es ist halt auch ziemlich kostspielig, sowas umzubauen. Und Also ich habe ein ganz normales Bett. Ich habe eigentlich auch, ich führe eigentlich auch ein normales Leben. Also meine Freunde und Freundinnen wissen davon nichts. Das habe ich mir fast gedacht. Ich sehe auch eigentlich total normal aus. Also wenn du mich jetzt so auf der Straße sehen würdest, würdest du das niemals von mir denken. Bin ich sicher. Du bist 27. Wie lange hast du diesen Fetisch schon? Also ungefähr seit ich 10 Jahre alt bin. Ach so, also in die Pubertät bist du damit reingegangen und aus der Pubertät wieder rausgegangen. Genau, ein Fetisch hat ja immer eine sexuelle Komponente. Genau, ja. Das ist bei dir auch so. Ja, genau. Was ist das für ein sexueller Reiz, sich wie ein Baby anzuziehen, auf dem Rücken zu liegen, zu strampeln, Schnuller im Mund zu haben? Was ist das für ein sexueller Reiz? Also für mich ist es halt einfach erstmal dieses Gefühl der Hilflosigkeit, sage ich mal. Das turnt mich halt unheimlich an, so hilflos zu sein. Und auf der anderen Seite aber auch, leider habe ich jetzt keinen Partner, aber ich stelle mir das halt so vor, dass man halt unheimlich geborgen sich fühlen kann. Mhm. Weißt du, dass man sich richtig geborgen fühlt? Also man ist halt hilflos, man ist auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen, aber man fühlt sich ja, wenn man gut behandelt wird und gut versorgt wird, fühlt man sich ja geborgen. Das verstehe ich. Aber macht das... Ein schönes Gefühl. Okay, das kann ich so, kann ich mir reindenken. Aber macht das dann auch geil? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das macht mich halt in dem Sinne heiß. Geil, sag ich mal, indem ich irgendwie so eine Windel trage, sag ich mal. Also, was wäre das Schönste für dich? Was wäre der Höhepunkt der sexuellen Lust? Beschreib's mal. Also der Höhepunkt wäre eigentlich, dass ich einen Partner hätte, der mich so nimmt, sag ich mal, und das so akzeptiert und mich auch gerne mal wickeln mag und so. Also ich mache das jetzt nicht 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Ja. Es gibt auch durchaus mal Tage, wo ich sage, oh nee, heute habe ich da gar keinen Bock drauf und möchte eine erwachsene Frau sein. Okay, wenn der Partner... Die sogar vielleicht teilweise dominant ist, sag ich jetzt mal. Ah, das auch. Aber nochmal eingehakt, wenn der Partner dich dann wickelt... Dann pudert er deinen Popo und weiß ich, was man da alles so macht. Genau, Würde das denn dann übergehen in einen klassischen sexuellen Akt oder auch nicht? Also, ja, es kommt dann immer darauf an, was man unter sexuellem Akt versteht. Na, würdest du mit ihm richtig schlafen wollen danach? Also, Geschlechtsverkehr, Penetration an sich finde ich nicht so schön. Fand ich noch nie schön. Ja. Ich habe da immer meine Probleme mit gehabt, aber alles andere ist für mich überhaupt kein Problem. Also alle Oralgeschichten sind super. Genau, alles ist schön, bis auf diese Penetrationsgeschichte. Warum machst du die Penetration nicht? Es ist halt für mich sehr unangenehm einfach. Also es ist halt für mich auch nicht natürlich, dass man, wenn man sich als Kind fühlt, penetriert wird. Ja, allerdings, da hast du wirklich recht. Das hat so ein bisschen üblen Beigeschmack für mich. Wobei, es sei dir ungenommen, wenn du das so gerne magst. Aber das ist eine komische Vorstellung, wenn ich jetzt dein Partner wäre. Du spielst ein Baby und dann müsste man mit dem Baby schlafen. Das ist irgendwie... Das ist komisch, das geht ne? nicht. Ja, das geht nicht. Ich glaube, das geht auch nicht. Also, hast du denn überhaupt schon mal einen Partner gefunden, der dieses Spielchen so mit dir macht? Nein. Noch nie. Also ich bin jetzt seit 10 Jahren in einer Partnerschaft mit Unterbrechungen, muss ich sagen. Ach, du bist denn in der Partnerschaft? Ja, also ich bin seit 10 Jahren in einer Partnerschaft. Und der weiß nichts davon? Doch, seit einem halben Jahr. Ich habe halt, wie gesagt, ganz, ganz früh schon diese Leidenschaft entdeckt und habe halt immer gedacht, ich bin damit ganz alleine. Moment mal, du bist seit 10 Jahren in der Partnerschaft und seit einem halben... Mit Unterbrechung, sag ich mal so. Okay, und seit einem halben Jahr weiß dein Freund das erst? Genau, ja. Ach, wie hat der denn darauf reagiert, als du das gesagt hast? Ja, also das Ding ist halt, dass ich halt selber erst vor einem halben Jahr herausgefunden habe, dass es noch andere Menschen gibt, die so ticken. Ich dachte halt immer, ich wäre damit ganz alleine. Hast du das denn früher so für dich heimlich praktiziert? Ja, genau. Und schon seit meinem 10. Lebensjahr. Ja. Also ich habe mir halt so Handtücher so als Windel gewickelt und habe dann darin masturbiert oder sowas. Das heißt, dein Freund hat diese Nebenwelt, diese Parallelwelt nie mitbekommen von dir? Nein, also gut, ich hatte vielleicht hier mal meine Kuscheltiere so im Bett, aber das ist ja für eine Frau auch normal, sage ich mal. Das ist auch normal. Habt ihr denn jetzt, nachdem er das weiß, habt ihr denn mal versucht, so eine Baby-Session zu machen? Ich sag's also, jetzt mal so, salopp Baby Session. Okay, also ich habe ihn gefragt, ich wollte es gerne mal ausprobieren, ob ich damit klarkomme, ob er damit klarkommt. Und er hat mir mal von vornherein gesagt, nein. Er findet das total abtörend, er steht da nicht drauf. Ja. Und es gab dann mal so eine Situation, da wollte er irgendwie um 3 bei mir sein, hat aber schon um 2 geklingelt. Mhm. Und ich stand halt hier in meinen Windeln und meinem Babystrampler. Und es war mir halt richtig peinlich. Ja, es war mir ja. wirklich peinlich. Ich habe mich dabei auch echt nicht wohl gefühlt, weil ich ganz genau wusste, er mag das nicht. Ich kann ja, ich kann das auch verstehen. Das würde mich auch abtören als Freund. Okay. Völlig. Ich finde so, wenn wir uns unterhalten, natürlich sehr interessant, was du mir erzählst. Aber so als Freund und sexuell würde es mich komplett abtören. Insofern ist es ein großes Problem, weil du kriegst natürlich deinen Freund nicht umgepolt. Wenn er das abtörend findet, findet er das abtörend. Wenn du so wenn du so alleine mit dir warst und hast sowas gemacht, wie lange hast du denn so eine autoerotische Fetisch-Session veranstaltet? Also das geht, es kann vorkommen, dass ich irgendwie 2 Stunden lang so rumsaufe und spiele und halt total da drin bin und dann mache ich mir selber und bekomme einen Orgasmus und danach ist es aber dann auch so, dass ich denke, nee, jetzt musst du das sofort ausziehen und wieder ganz normal. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Kann so aber auch vorkommen, dass es mal irgendwie 3 Tage anhält. Wenn du alleine bist. Genau, ja. Wenn du dann so in dieser Babyrolle bist, sprichst du vor dich hin dann auch so Babysprache, irgend sowas? Nö, das eigentlich gar nicht so. Also ich bin da eigentlich eher still und also ich mag das dann halt ganz gerne so. Ich lege mich dann halt hin und strampel so ein bisschen vor mich hin und dann krabbele ich halt auch und spiele und so. Das würde ich gerne mal sehen. Hast du auch ein Fläschchen, aus dem du trinkst? Na klar. Ja, natürlich. Ich habe mehrere Fläschchen. Aber in dem Fläschchen ist nicht Wodka Red Bull oder sowas. Nein. Da bin ich ja beruhigt. Nein. Also wenn dann so Kakao oder Tee, ne? So Kakao und Tee trinkst du aus dem Fläschchen. Ich trinke wohl auch mal Alkohol, so ist nicht, aber nicht aus dem Fläschchen. Und so Breizeug kaufst du dir auch dann, Kindernahrung? Ja, teilweise auch. Also ich koche selber auch ganz viel für mich. Also ich koche halt selber so eine Art Babybrei oder sowas und dann esse ich das und bin dann eigentlich auch immer sehr, sehr zufrieden, sage ich mal. Jetzt bin ich gespannt wie Bolle. Jetzt kippen wir den Schalter mal um. Was bist du im normalen Leben, was machst du beruflich? Also ich bin im normalen Leben, bin ich in der Gastronomie tätig, bin Köchin. Ach, Köchin. Genau, und ich bin... Also wie gesagt, wenn du mich jetzt sehen würdest, ich habe eine schöne Figur, bin eine ganz hübsche Frau mit langen blonden Haaren und so. Ich würde dich nie als Baby sehen. Niemals, niemals, nein. Vielleicht, wenn ich mal so eine Strumpfhose anhab, aber da würdest du wahrscheinlich auch eher denken, ja, die ist so ein bisschen verspielt oder so, aber niemals. Anna, wie soll es jetzt weitergehen? Dein Freund steht nicht drauf, du bist mit ihm zusammen, aber du bist ganz radadoll, sowas zu machen. Wie soll es weitergehen? Also, ich habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht, also es gab jetzt sowieso so ein bisschen Streit er kommt halt nicht mehr klar und ich habe jetzt für mich irgendwie so überlegt, dass ich mir erstmal möchte ich jetzt alleine bleiben und dann vielleicht mal schauen, ob ich jemanden finde, der es vielleicht auch gut findet. Genau, also es gibt ja so eine Szene, das weißt du ja selbst, das habe ich hier auch schon mal gehört. Vielleicht findest du ja sogar ein Pendant, ein Babymann. Ja, das müsste aber mehr so ein Papa sein, weißt du? Ja, aber vielleicht findet sich da das Deckelchen mit dem Töpfchen. Also das heißt auf jeden Fall, so diese 10-jährige Beziehung hat sich jetzt allmählich dann doch ausgehaucht. Ja, wie gesagt, also ich kann ihn nicht ändern. Nein. Ich liebe ihn zwar sehr und ich weiß, er liebt mich auch, aber es ist halt sehr, sehr schwierig, das miteinander zu vereinbaren. Aber sag mal, wenn du keinen Bock auf Geschlechtsverkehr hast, auf den klassischen Akt, wie habt ihr denn 10 Jahre dann eure Sexualität gelebt? Also, das ist jetzt wiederum schwierig zu erklären. Also ich mag Sex gerne, aber nur dann, wenn ich mich nicht als Baby fühle. Dann habe ich auch gerne Sex. Okay. Wenn ich mich als Baby fühle, dann möchte ich das nicht. Ich verstehe. Dann bin ich ganz sensibel und jede kleinste Berührung ist dann halt schon erotisierend, sag ich mal. Aber wenn ich jetzt so, es gibt ja, wie gesagt, auch, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche irgendwie Baby bin. Mhm. Es gibt auch ganz gewisse Tage, wo ich wirklich eine erwachsene Frau bin. Ja, das glaube ich. Und durchaus vielleicht sogar mal so ein bisschen dominant sein kann. Also jetzt nicht so krass, aber... Das wäre jetzt das nächste große Thema. Das können wir jetzt nicht vertiefen, Anna. Ich fand das sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ja, cool. Jeder Fetisch ist völlig in Ordnung, solange das niemand anderem schadet und einem selbst genau, nicht schadet. Ja. Dann wünsche ich dir, dass du da irgendwie gute Erfahrungen sammelst, dass du vielleicht auch mal einen Typ findest, mit dem du das genauso machen kannst, wie du es gerne möchtest. Und also du meinst, ich sollte jetzt nicht irgendwie meinen Fetisch aufgeben für den Typen? Für deinen jetzigen Freund? Genau, ja. Weil das ich glaube, das hast du schon. Ich glaube, das hast du schon. Also, nee, ich glaube, du hast schon deinen Freund aufgegeben. Man kann das ja auch nicht unbedingt miteinander vereinbaren. Nein, man kann es nicht miteinander vereinbaren. Ich glaube, wenn so ein Fetisch wirklich ausgebrochen ist, dann kann man den auch nicht mehr runter verdrängen oder so. Da muss man sehen, dass man irgendwie einen Weg findet, das alles adäquat zu leben. Ja, genau. Und das, ich wünsche es dir, Anna. Danke. Ich wünsche es dir. Schön, dass du angerufen hast. Ja, alles Gute. Es war übrigens das erste Mal, dass ich gucke deine Sendung schon ganz lange, das war das erste Mal, dass ich bei dir angerufen habe und ich kam sofort durch. Mensch, siehste, das ist doch mal eine schöne Information. Dann scheint es ja mal interessant gewesen zu sein. Ich möchte nochmal sagen, ich wünsche allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die auch vielleicht so diese Richtung Fetisch haben, dass sie an sich glauben und sich nicht davon verabschieden. Ja. Anna, schön, dass du angerufen hast. Nochmals. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Dir auch, Domian. Ciao. Tschüss. Unsere Baby-Anna, 0800 220 5050. Ines ist hier. Ines ist 44. Guten Morgen, Ines. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ines. Um was geht's bei dir? Es geht um meinen 18-jährigen Sohn, der am 16. November verstorben ist und unerwartet. Der 18-jährige Sohn ist am 16. November, also jetzt vor ein paar Tagen quasi, verstorben? Ja, unerwartet verstorben. Was ist denn passiert? Ich muss dazu sagen, er hat nicht mehr zu Hause gewohnt. Mhm. Der hat in betreutes Wohnen oben in Zahndorf gewohnt. Und der ein Wochenende davor war er zu Hause und ist abends, Donnerstagabends ganz normal ins Bett gegangen. Und als die Betreuer ihn Freitag früh wecken wollten, ist er nicht mehr aufgestanden. Was hat er denn gehabt? Was vermutet man? Ja, nun, durch Jugendamt, weil ich mit Jugendamt zusammenarbeite, haben sie dann ihm aufmachen lassen. Mhm. Und da wurde festgestellt, dass er von der Geburt an einen Herzfehler hatte. Und er war so viel bei Ärzten und auf Kuren gewesen, hat keiner was gesagt, dass er einen Herzfehler hatte. Aber wenn er oft bei Ärzten und in Kuren war, muss da irgendwas mit der Gesundheit nicht gestimmt haben. Der hatte, wo er das letzte Wochenende bei uns war, hat er für Bluthochdruck Tabletten genommen. Und weiter gar nichts. Und er hat gesagt, Mutti, ich muss Montag, wenn ich wieder zurückfahre, fahre ich Montag gleich zum Arzt. Mhm. Aber warum war er denn oft bei Ärzten oder auf Kuren? Ich muss dazu sagen, wegen Gewalt hier im Haus, dass sie auch mal abgelenkt werden durch Jugendamt und so. Wir haben sehr viel Unterstützung von Jugend. Das waren eher psychische Probleme, deswegen war er weg. Ja. Ich verstehe. Wie lange war er denn nicht bei, anders gesagt, wie lange ist er schon weg von zu Hause? Mit 15. Und das sind ein schwieriges Verhältnis, hattet ihr miteinander? Nein, wir haben einen guten, der Papa von den Sandro, der hat uns viel misshandelt als kleines Kind. Und als wir dann weg sind von ihm, ist er damit nicht klargekommen. Also der Vater hat dich misshandelt und den Jungen auch? Und die anderen Geschwistern, ja. Und die anderen Geschwister, was heißt misshandelt? Was hat der Vater gemacht? Er hat uns verprügelt, der hat mich vor die Kinder verprügelt und hat auch die Kinder vor... Da kann man sagen, nackig vor sich tanzen lassen, was ich nicht wusste, wenn ich nicht da war. Geht das bis hin zu einem sexuellen Missbrauch? Ja. Ja? Ja, bei Sandro ganz doll. Also bei dem Mädchen? Nee, bei Sandro. Bei Sandro ganz doll. Das heißt, bei Sandro ganz doll. Da gab es einen sexuellen Missbrauch von dem Vater an dem Jungen. Ja. Das weißt du. Das kam durch die Therapien alles raus. Ist denn der Vater angezeigt worden? Der wurde damals angezeigt. Was aus ihm geworden ist, wissen wir nicht. Da ist auch kein Kontakt, absolut nicht. Und es gab keine Gerichtsverhandlung? Also wir waren da nicht mit bei. Ach, das hat das Jugendamt damals alles übernommen. Ach so, das heißt, ihr wisst gar nicht, was daraus geworden ist? Nein, wussten wir ja nicht. Das heißt, der arme Kerl hat mit seinen 18 Jahren sehr viel mitgemacht schon. Ja. Ja, und du auch? Ja, meine anderen, außer der Jüngste nicht, die anderen beiden auch. Wo sind die anderen beiden Kinder? Meine große Tochter wohnt bei meiner Schwester, da haben wir auch guten Kontakt. Und meine anderen zwei Kinder sind zu Hause, die Anja und der Robert. Also bei dir? Ja. Ja. Da bist du alleinerziehend jetzt? Ja, ich bin alleinerziehend. Jetzt kriegst du die Nachricht, dass dein erst 18-jähriger Sohn tot ist. Das muss doch für eine Mutter unfassbar erschütternd sein. Hammer, das Schlimmste ist ja, die haben mich ja nicht angerufen, die haben meine Mutti angerufen. Warum haben die dich als die Mutter nicht angerufen? Weiß ich nicht, weil sie wissen, dass ich viel bei Mutti bin. Ich muss sagen, meine Mutti ist schwer behindert. Ich helfe ihr viel im Haushalt, gehe viel einkaufen und alles. Und da haben sie gedacht, ich wäre schon mal in der Zeit bei meiner Mutti morgens um 10. Na gut. Da war ich aber noch nicht. Na gut, dann haben sie, du hast es dann ja wahrscheinlich doch schnell erfahren über deine Mutter. Über meine Mama. Wie hat mich denn angerufen. Ja, was ist das denn? Wie hast du das denn aufgenommen, diese schlimme Nachricht? Ich konnte es gar nicht fassen, weil ich den ja erst ein Wochenende davor gesehen habe. Da haben wir noch Scherze gemacht. Da saß sie in der Stube bei mir und wir haben zusammen Zigaretten gestoppt und alles. Hm. Und wir hatten ein wunderbares Wochenende. Wie würdest du das Verhältnis denn beschreiben, das du zu deinem Sohn hattest? Seit er oben in Zahndorf ist, sehr gut. Das ist jetzt 3 Jahre, oder wie? 2 Jahre. 2 Jahre. Hm. 2 Jahre. Hm. Und habt ihr euch, wie oft habt ihr euch gesehen? Wir haben uns immer das letzte Mal, das Jugendamt bezahlt bloß eine Fahrt. Bitte? Und das Jugendamt bezahlt nur immer eine Fahrt. Mhm. Und da durfte er bloß, das letzte Wochenende im Monat ist er immer gekommen. Ach so. Und wenn er Urlaub hatte, dann ist er aber auch in Urlaub. Wir wollten uns, jetzt hätte er am 21. wieder gekommen, im Dezember zu Weihnachten. Mhm. Und wäre bis zum 2. geblieben. Am 16. November verstorben. War schon die Beerdigung? Nein, die ist jetzt am 14. Dezember. Hast du ihn denn jetzt verstorben noch einmal gesehen? Wollte ich nicht. Hm. Warum nicht? Ich wollte ihn so in Erinnerung behalten, wie ich zuletzt gesehen habe. Hm. Den fröhlichen und den lustigen Sandro. Hm. Also ich wollte nicht, ich will ihn so in Erinnerung behalten, wie er war. Hm. Also um das nochmal klar zu sagen, er ist dann in der Nacht an einem Herzversagen gestorben, im Schlaf quasi. Ja. So kann man das ja dann sagen. Wie ist das für dich jetzt, wenn du an die Beerdigung denkst? Horror. Angst. Hm. Wo wird er da beerdigt, wo du wohnst? Ja, in Wittstück. Da, wo du wohnst? Ja. Hm. Der wird hier bei uns. Dass ich auch hingehen kann mit seinen Geschwistern. Und bei dir, dass du dann auch einen Ort hast, wo du hinterher dann auf den Friedhof gehen kannst? Ja. Ja. Mhm. Denn ich muss dazu sagen, das Jugendamt und die meine Familienbetreuung, die helfen mir wunderbar. Die haben mir in allen Sachen, was da alles zu beantragen ist, viel geholfen und helfen jetzt noch, wenn irgendwas ist. Also die sind sofort da. Hast du das überhaupt schon wirklich richtig begriffen, dass dein Sohn tot ist? Begriffen habe ich das erste, wo ich im Bestattungshaus war. Aber da hast du ihn nicht gesehen im Bestattungshaus? Nein, den haben sie ja von Stralsund hierher geholt. Ja. Hm. Und wo wir das alles beantragt haben und das alles wegen Corona und so. Genau, als jetzt die Formalitäten in dem Bestattungshaus erledigt werden mussten, ja. So meinst du. Da hat es bei mir erst geschnallt, dass es wirklich wahr ist. Hm. Vorher gar nicht. Das ist wirklich. Ich bin nur so gesagt, bin umher gelaufen, bin einkaufen gegangen, ich habe Zeug genommen, was ich noch nie eingenommen habe. Also das war, ich bin so wie durch den Wind gelaufen. Du hast Beruhigungsmittel genommen? Ja. Hast du die heute auch genommen? Nein, ich muss dazu sagen, ich habe einen Azest, ich habe eine ganz geschwollene Backe und muss an eine Budikan nehmen, dass das Dicke wieder zurückgeht. Mhm. Also Ines, das tut mir sehr leid. Das ist natürlich furchtbar eine Katastrophe, wenn ein so junger Mann, so ein junger Mensch stirbt mit 18 Jahren. Herr Dumm, ja, das Schlimmste ist ja, das ist ja dies Jahr schon die dritte Beerdigung in unserer Familie. Wer war es noch? Einmal meine Schwägerin und dann mein Cousin. Und jetzt, jetzt mein Sohn. Das heißt, für dich und die ganze Familie ist das ganz schlimm, weil ständig Trauer und Tod. Wir begreifen das alles nicht. Wenn mein Bruder gestorben wäre, der wirklich Krebs in Endstation hätte, hätte ich es eingesehen, aber mein Sohn, nee. Natürlich, das versteht man nicht, das kann man auch nicht verstehen. Da gibt es auch keine Erklärung für. Nee, wir können aber nicht mehr zurückholen, das geht nicht. Ines, jetzt wünsche ich dir und deiner Familie, dass ihr gut durch diese Beerdigung durchkommt. Das ist natürlich nochmal ein schlimmer Tag. Da hätte ich auch Angst vor an deiner Stelle. Habe ich auch. Ich muss dazu sagen, ich habe Therapeuten von Jugendamt zugestellt gekriegt. Wir haben hier eine Tagesklinik bei uns in der Stadt. Und da ist also sofort ist alles mit bei. Die lassen uns da nicht im Stich. Das ist doch gut. Das ist eine schöne Nachricht mal. Ich muss sagen, das Jugendamt hier in Wittstock also top. Also ich bin mit denen sehr zufrieden. Super. Das heißt, du hast Unterstützung und du kriegst auch Hilfe, wenn kommt da auch jemand mit zur Beerdigung vom Jugendamt? Ja. Ja, das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Wann genau so ist sie? Wann ist sie? Am 14. Am 14. Dezember. Ja. Ich habe so extra, ich wollte sie nicht in der Woche machen. Dann hier Ohrenbeisetzung ist dienstags und freitags und ich habe aber gesagt Freitag, dass die Kinder über Wochenende das bisschen verkraften können und dann Montag wieder in die Schule gehen können. Genau, das ist auch eine gute Überlegung. Ines, ich wünsche dir in deiner Familie viel Kraft für die Beerdigung und natürlich auch für die Zeit bis dahin und danach. Und das wird sicher auch noch lange dauern, ehe man das dann wirklich einigermaßen verwunden hat oder wenn man es überhaupt verwinden kann. Ich biete dir jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin, mit der Anna an. Ja? Domian, ich habe mal eine Frage wegen Autogramm. Die Adresse gibst du gleich der Anna und dann wird das sehr gerne geregelt. Ja? Danke, Domian. Du liegst auf und wir melden uns gleich wieder. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Günther 79. Hallo Günther. Hallo, ich grüße dich, mein lieber Domian. Ja, mein lieber Günther. Schon. Ich bewundere dich. Du hast eine Geduld für mindestens 5 Personen. Du lieber Himmel. Dankeschön. Deswegen, ich habe etwas ganz Besonderes auf dem Herzen. Ich bin gespannt. Und zwar versuche ich durch unser Gespräch eventuell einen alten Leidens- oder mehrere Leidensgefährten vor dem Krieg oder vor dem Krieg zu erreichen. Was sind das für Leidensgefährten? Ja, ich darf dir das kurz erwähnen, ja? Erstens habe ich aber bitte 2 Fragen. Bist du eine Kölsche Jung? Nicht so richtig. Ich bin nicht in Köln geboren. Nein, nein. Nicht? Nein. Ich bin in 50 Kilometer von Köln geboren, aber das ist mentalitätsmäßig sehr weit weg. Das ist in Gummersbach. Aber die kölsche Sprache verstehst du, gell? Ich verstehe sie, aber ich kann sie leider nicht sprechen. Oh, was schade. Ja, sehr schade. Finde ich auch. Nicht so schlimm. Bist du ein Kölscher? Mit unser Gespräch wird das mit aufgezeichnet. Das wird aufgezeichnet, ja? Ja, auch prima, das ist wunderbar. Also dann lege ich jetzt los, ja? Ja. Ich wurde 34 in St. Goa bei Koblenz geboren. Ja. 32 für mich, ich bin durcheinander. Übrigens, was heißt aufgezeichnet? Wir senden jetzt live, ist ja klar, ne? Ja, ja. Also 32 in Wiebelsheim, Kreis St. Goa geboren. Ja. 34 nach Koblenz, weil Vater Lehrer war, kriegte dort eine Stelle. 38 in Koblenz, Einschulung, gell? Ich habe noch 3 Geschwister. Und dann 39, ein Jahr später, einen Schulunfall, die Wirbelsäule gebrochen. Oh. Ja. Und zwar dann, hier in Koblenz hat mich kein Krankenhaus aufgenommen. Die sagten meiner lieben Mutti, nehmt den Jungen mit nach Hause, die letzten Tage, die noch leben, machen sie ihm schön. Ach du lieber Himmel. Und wie so eine gute Mutter halt ist, die hat sich überall erkundigt und. Und dann hat sie erfahren, dass in Köln im Bürgerhospital zu derart einer Kapazität an Professor Dr. Hackenbruch, an Orthopäde, dass der eventuell uns helfen könnte. Mutter ohne mich erstmal darunter, weil ich ja nicht laufen konnte. Das war immerhin Anfang des Krieges. Vater wurde von der Gestapo verschleppt, weil er, der Name Glinski, der klingt polnisch, er wurde nach Polen verschleppt, um dort in der polnischen Schule den Kindern Deutschunterricht beizubringen. Das nur am Rande. Ja. So, und sie war bei Professor Hackenbuch, da sagte er, meine liebe Frau, wenn meine Kollegen in Koblenz das so zu Ihnen sagen, tut mir leid, ich mache Ihnen keine Hoffnung. Was wollen Sie hier? Mutter hat geweint und gejammert und dann hat er sich doch weich machen lassen und hat er gesagt, bringen Sie den Jungen, ich gucke mir den an. Gut, ich dann mit Mama nach Köln, Professor hat mich untersucht, sagt er, ja, also es sieht nicht gut aus, aber ich mache einen Vorschlag, lassen Sie mal hier, ich versuche was. Mhm. So, dann war ich in Köln im Bürgerhospital und dort aber nicht lange, weil das Bürgerhospital, ich war ja ein Pflegefall zu der Zeit schon, gell? Und sagt er, passen Sie mal auf, ich mache eine kurze Behandlung, so 3-4 Monate, dann muss er in eine Spezialklinik. Auch das geschah dann. Dann kam ich in die Kinderkrüppelheim, Stiftung Dr. Dormagen in Köln-Mehrheim, Lachmerweg 22. Wir machen es mal nicht zu ausführlich, sonst schaffen wir es mit der Zeit nicht. Ja gut, ja? Okay. Ja, ich könnte stundenlange reden. Ja, ich weiß, mach mal komprimiert, du suchst ja Leute, dass wir da auf den Punkt kommen. Jo, also 3 Jahre habe ich im Gipsbett gelegen, gelähmt, etc., etc. Und dann sind wir wegen Bombenterror nach Rolandseck, von Rolandseck, also das ganze Krüppelheim wurde verlegt, ja? Kriegst du noch mit? Ja, erzähl, du suchst wurde Leute. Verlegt. Und dann durch Frontnähe wurden wir in die Tschechoslowakei verlegt, das Kinderkrüppelheim, die nicht nach Hause gebracht werden konnten, nach Köln. Und dann auf jeden Fall in der Tschechei, da war ich noch anschließend, als die Tschechen das Lager übernahmen, im Konzentrationslager und. Also wir waren 48 Kinder, die von Köln, von dem Krüppelheim in die Tschechoslowakei verbracht wurden. Also man nannte das damals Krüppelheim. Ja, das nannte man früher, ja, das war gar kein Schimpfwort. Früher war das normal. Genau. Und gut, also von diesen 48 sogenannten Krüppeln sind dann 47 nur noch 5 übergeblieben. Ach. Die anderen wurden entweder von den Nazis oder von den Tschechen umgebracht, mit Spritzen etc. etc. Und da ich Gott sei Dank schon wieder laufen konnte, habe ich mich einer Familie anschließen können und kam dadurch wieder, wie man früher sagte, ins Reich zurück. So, und ich versuche jetzt durch meinen Anruf mit dir, wo ich das jetzt erklärt habe, ganz kurz, vielleicht jemanden, es sind ja nicht alle in die Tschechei, es sind viele nach Hause geholt worden, ich konnte es leider nicht, meine Mutter war nicht erreichbar. Also, stopp. Da sind also fünf Jungs haben überlebt. Fünf Jungs. Und die anderen 43, die wurden eliminiert. Ja, du bist einer von denen. Einer, Gott sei Dank. Und du suchst jetzt die du suchst jetzt die 4 anderen, die damals in dem sogenannten Krüppelheim in der Tschechei waren. Nicht nur, sondern vielleicht auch von denen, die von Rolandseck aus nach Hause geholt wurden. Das sind ja etliche, die meisten sind ja nach Hause geholt worden. Ja. Die waren vorher in der Tschechei. Ja. Nein, die nicht. Die waren nur von Köln, Mehrheim, nach Rolandseck umgesiedelt worden. Ne? Also, wenn jetzt jemand das Stichwort Krüppelheim, Köln, Rolandseck und Tschechei hört, dann müsste ihm ein Licht aufgehen. Ja. Wenn man das in die Zeit dann hineindatiert. Genau. Die wussten ja, dass wir da irgendwo hin verschleppt wurden. Kurz erwähnen möchte ich auch noch, ich pflege seit 1980 meine schwerstbehinderte Frau. Ohne Hilfe. 32 Jahre. Respekt. Zieh ich den Hut vor. Möchte meinen Engel nicht missen. Das ist ein einmaliger Schatz. Jetzt zieh ich meinen Hut vor. Habe ich großen Respekt vor Günther. Aber noch eine Frage zu den anderen Männern. Falls sich da jetzt jemand meldet bei uns. Ihr könnt das natürlich sehr gerne machen. Schreibt uns oder mailt uns domian@rde. Ja. Warum bist du so interessiert daran, da jemanden noch mal wiederzusehen? Ja, Gedankenaustausch etc. Ich meine, wir sind ja Leidensgefährten. Natürlich. Du kannst dir nicht vorstellen, was zu der Zeit alle lief. Doch, ich ahne das schon. Ich habe es aus der Familie viele Dinge auch erfahren. Wenn ich bei dir in der Nachbarschaft wäre, dann würde ich mit dir mal ein schönes Kölsch trinken. Ja! Günther, also die Geschichte ist rübergekommen. Ja. Wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte uns schreiben. Es sind ja wahrscheinlich ältere Leute, die vielleicht gar keinen Computer mehr haben. Bitte einfach schreiben, WDR, Domian, Postfach 50 600 Köln, das kommt an. Ja. Und dann, wir haben deine Daten, und melden wir uns bei dir und reichen das weiter an dich. Also kurzer konnte ich mich, ich habe jetzt jede Menge weggeschrieben. Du hast das super gemacht. Respekt auch für deine Leistung, dass du deine Frau so schön pflegst. Jürgen, es ist für dich noch was unterwegs. Es ist für mich noch was unterwegs? Ja, ich hoffe, es kommt an. Ah, ich ahne was. Nee, glaube ich nicht. Nee? Na gut. Günther, vielen, vielen Dank und ich hoffe, ich drücke dir den Daumen, dass jemand vielleicht zufällig zugehört hat. Und hab bitte weiterhin die Geduld, ich wundere mich nur über dich. Es wird so viel Quatsch erzählt, gell? Danke, Günther, alles Gute. Tschüss. Dir auch, tschüss. 0800 220 50-50. Und jetzt nochmal der Hinweis auf unser Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Sieger. Ich möchte mit Siegertypen sprechen. Mit Menschen, die zum Beispiel sportlich extreme Leistungen erbracht haben oder die es geschafft haben, aus großen Schulden herauszukommen. Das ist ja auch ein Sieg, wenn man das schafft. Oder die eine schwere, sehr schwere Erkrankung besiegt haben. Vielleicht schon aufgegeben waren von den Ärzten und es dann doch geschafft haben und jetzt wieder gesund sind. Oder auch mit Leuten, die eine tolle Karriere gemacht haben. Egal wo, in welchem Bereich. Also Sieger. Ich möchte gerne mit Siegern sprechen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr auch, ihr Sieger, auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch ab 0 Uhr an oder während der Sendung. Thema der Sendung am Mittwoch, Sieger. Heute freie Themennacht, wie immer montags. Herzlich willkommen, Tobias, 24. Guten Morgen, Tobias. Hallo, Domian. Hallo, Tobias. Um was geht's denn bei dir? Erstmal, ich bin ganz überrascht, dass ich jetzt so einfach durchkomme. Siehst du? Erster Versuch und hat gleich geklappt. Was hören wir heute alles? Super, ja, toll. Leg los. Ich muss noch mal sagen, dass ich ein großer Fan von deiner Sendung bin. Vielen Dank. Ja, und ja, es geht bei mir darum, dass ich jetzt 24 Jahre alt bin und eigentlich in dieser Zeit erst eine ganz, ganz kurze Beziehung hatte. Mhm. Und es ist auch jetzt schon 7 Jahre her und das hat auch nur so 2 Monate gedauert. Also in der Pubertät quasi damals? Ja, so, also war ich fast 18. Ja. Also so mit Dreh, 17, 18. Mhm. Und ja, und seitdem hat sich halt in dieser Richtung nicht so mehr sehr viel entwickelt. Und ja, und ich habe halt die Situation hat dadurch irgendwie ausgeglichen, dass ich halt so seit 5 Jahren halt regelmäßig Bordelle aufsuche und halt da regelmäßig verkehre. Was heißt regelmäßig? Und, ja, so schon 2-mal im Monat. Was zahlt sie jedes Mal? Ja, so 50 Euro jedes Mal. Und das kann auch manchmal ein bisschen mehr sein. Und kann also manchmal sein, dass ich im Monat dann so bis zu 200 Euro ausgebe, als jetzt vielleicht für Normalverdiener, sag ich mal, vielleicht Peanuts sind, aber also ich bin jetzt Auszubildender und... Oh ja, dann ist das viel Kohle für dich. Ja. Was lernst du? Ja, ich lerne Chemikant. Ja. Ja. Und wie kriegst du das dann so finanziell geregelt? Ja, also jetzt so der Verdienst in der Ausbildung als Chemikant ist auch nicht so schlecht und also ist nicht so, dass es jetzt immer so akuter Notstand ist, aber manchmal schon ein bisschen, kommst du haarscharf hin? Ja. Wohnst du noch zu Hause? Nee, ich wohne schon allein. Achso, das heißt, du hast auch Mietkosten und Haushalt, das, die ganzen Kosten sind auch da, die du auch decken musst. Ja. Gehst du immer zu derselben Prostituierten? Es ist so, dass ich halt in Laufhäuser gehe, in zwei unterschiedliche. Und auch so, dass ich mich so in Internetseiten und so in Zeitungen informiere und da halt so Privatadressen auch ansteuere. Und bei Privatadressen ist es halt so, dass auch manchmal dieselbe dabei ist und in Laufhäusern sind das aber immer unterschiedliche. Und das geht jetzt seit 5 Jahren, sagst du, ungefähr. So. Ja, ja. Und es ist auch so, dass mich das zum einen finanziell auch ein bisschen belastet, aber vor allen Dingen so ein bisschen mehr seelisch eigentlich. Kann ich verstehen. Ja, das ist zu viel. Das ist irgendwie ist da eine Schieflage. Das ist nicht gesund. So. Also das ist jetzt ja so in deiner Sendung, dass ja auch viele Jungfrauen anrufen, die in meinem Alter sind oder noch älter. Ja, noch älter, oft. Ja. Ja, und die es noch nie irgendwas da, sag ich mal, in den Start gebracht haben. Also auch noch nicht mal in den Beruf gegangen sind. Und da versuche ich es manchmal schön zu reden, dass ich ja wenigstens das gewagt habe, aber. Das hat sich jetzt so verselbstständigt und ist jetzt so ein hat ein Eigenleben quasi bekommen, dieses in den Puff gehen. Ja, das ist jetzt noch nicht so ein richtiges Suchtverhalten, aber. Nee, aber. Ein bisschen so ein Fetisch, so ein bisschen geworden. Mit der Zeit. Also, das ist quasi der eigentliche Akt nicht mehr unbedingt das Hauptthema ist, sondern auch so ein bisschen, also das Dahingehen, halt diese Atmosphäre aufsaugen. Ah, das verstehe. Milieu. Und halt auch da reingehen, von ganz unten nach ganz oben gehen und halt sich so also eine Frau aussuchen können und halt auch so ein bisschen... Das gehört alles dazu. Auch wenn ich jetzt ein bisschen komisch anhört, auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, Macht so ein bisschen zu haben, also einfach das Geld auf den Tisch legen zu können und dann... Aber ich würde mal sagen, das hast du schon gut analysiert. dass das so bei dir funktioniert. Und so wird es dann auch sein. Das geht gar nicht um diesen Geschlechtsakt in erster Linie. Es geht um genau das, was du gerade beschrieben hast. Natürlich auch die Frau, das natürlich anfassen und also die Frau an sich auch, aber... Kannst du denn den Sex dann noch genießen? Oder ist der schon so weit in den Hintergrund getreten, dass es da gar nicht mehr drauf ankommt? Boah, das kann ich schon genießen, aber es halt, ist so stark im Vordergrund wie jetzt das eigentliche Milieu und die Atmosphäre. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das so der Klassiker? Es ist halt so 50 Euro und halt so das Standardprogramm, sag ich mal. Standardprogramm, mhm. Ja. Natürlich immer geschützt. Ja, klar. Also das anders würde ich auch nie machen. Hast du dich denn jetzt in diesen 5 Jahren auch mal ein bisschen bemüht um eine Beziehung? Oder bemüht, was heißt Beziehung? Ja, ist so hochgegriffen. Hast du dich bemüht, irgendwie auf normalem Wege ein Mädel kennenzulernen? Na, jetzt so ganz aktiv nicht, aber ich habe halt immer, wenn ich mich halt irgendwo aufgehalten habe und mich ohne Gelegenheit nicht so ergeben hat, dann immer so das innerlich darauf ansteuern lassen quasi und quasi so ein bisschen auch versucht, das Glück so ein bisschen zu bemühen. Aber hat nicht geklappt. Also in der Situation hat es wollte ich halt, aber hat halt irgendwie nie funktioniert. Hast du denn mit auch mal irgendwie zwischendurch mal so einen One-Night-Stand mit einer Frau, mit einem nicht-professionellen? Nee, das nicht. Nein, wenn immer nur mit Professionellen bisher. Ja. Gibt es eine Sehnsucht? Also wenn man mit jemandem zusammen ist, geht es ja nicht nur um Sex, sondern es sind ja viele andere Aspekte auch noch damit beteiligt. Hast du Sehnsucht nach Zärtlichkeit, so nach Innigkeit mit einer Frau? Das ist schwierig zu sagen. Im Moment halt irgendwie nicht. Und also war das letzte Mal vor 2 Jahren, dass ich halt verliebt war. Und vor 2 Jahren warst du verliebt? Ja. Wer war da das? Da hatte ich schon so die Gefühle, dass das schon so so Sehnsucht nach Nähe und Beziehung da war. Mhm. Und da habe ich das auch sehr bedauert, dass es da irgendwie nicht zustande gekommen ist. Warum ist es nicht zustande gekommen? Ja, es war jetzt auch nicht unbedingt eine Person, die ich richtig kannte, aber die ich halt schon über einen längeren Zeitraum gesehen habe. Mhm. Und es hat sich halt auch so gut angefühlt, dass ich dachte, das wird irgendwie was. Mhm. Aber das hat sich dann irgendwie, da habe ich dann doch wo sie sehr drauf vertraut und hat sich dann irgendwie im Sande verlaufen. Ja, aber so verläuft sich ja nicht eigenständig im Sande. Hast du das Interesse verloren? Hat sie das Interesse verloren? Oder wo hat es gehakt? Ja, es gibt ja halt so Situationen, wo man sich nicht mehr sieht. Und also wir haben uns halt irgendwie angeguckt und sie hat auch irgendwie scheinbar Interesse gehabt. Aber dann war irgendwann... Aber du hast auch nicht so richtig... gebaggert und nicht richtig dich eingeworfen da in die Sache. Nee, ich dachte halt, das reicht irgendwie. Und, so einfach ist es auch nicht. Ja. So einfach ist es auch nicht. Ich finde, du musst mehr auf diesem Gebiet aktiv werden. Ich glaube, dass es für dich, dein Leben, die Psyche, ist das schlecht, wenn du das weiter so betreibst. Irgendwann wird das zu einer Sucht und irgendwann wird es immer schwieriger für dich, in eine, ich sag mal, klassische oder normale Beziehung zu einer Frau zu treten. Mhm. Weil das so konditioniert, so eingeübt ist, eingebrannt ist, das mit den Prostituierten, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Und du bist 24 und irgendwie soll das Leben ja auch nicht nur eingleisig zu Prostituierten führen, sondern eben auch mal wirklich zu einer großen Liebe, vielleicht zu einer Familie. Ich weiß nicht, was du für Träume hast. Oder auch, vielleicht auch mal zu der Erfahrung, dass auch der Sex gut sein kann mit einer Frau, die man liebt. Und das ist vielleicht sogar noch schönerer Sex. Es kann ja auch sein, dass du das auch so empfindest. Hm. Ich habe nicht gedacht, dass du das so drastisch siehst. Also ist ja nicht unbedingt. Ich mache mir Sorgen, wenn du das weiterhin so machst, dass es für dich von Jahr zu Jahr schwerer wird, in eigentlich, ich sag jetzt mal, normales Leben wieder reinzukommen. Hm. Deshalb. Jetzt hast du, glaube ich, die Chance noch ohne Therapie und Gedöns, dass du das selbst gegensteuerst, indem du dich mehr einbringst, indem du mir die Augen aufhast, indem du mehr versuchst, auch mit Frauen. Und dann, wenn du eine Frau toll findest und so ein bisschen Schmetterling im Bauch hast, dass du dann aber auch richtig am Ball bleibst und das nicht so laufen lässt, sondern da muss man dann auch schon mal baggern und was unternehmen, was tun. Ja, ist auch so, dass ich so ein bisschen ethisch-moralische Bedenken manchmal habe. Also wenn man ja auch viel mit Menschenhandel und sowas hört und dann auch in ein Zimmer reinkommt und auch so eine Frau dann sieht, wie sie halt da dann Schnee aufnimmt und Das ist ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man es dann auch angeboten kriegt. Koks. Und dann, ja. Koks. Ja, es ist alles, ja. Also es ehrt dich, dass du all das so siehst und dass du es auch so, so differenziert, dass sogar auch so diese ethisch-moralische Komponente auch noch mit reinbringst. Ja, du hast recht, du hast völlig recht. Mhm. Es wäre natürlich schöner, wenn du da ganz raus wärst, klar. Ja. Ich empfehle dir jetzt keinen Sexualtherapeuten oder sowas. Ich glaube, das ist noch nicht nötig bei dir. Das kannst du noch alleine schaffen. Mhm. Ich glaube, du hast das einfach bisher noch nicht richtig intensiv genug gemacht. Mhm. Kann das sein? Ja, gibt's ja viele, die das auch in der Sendung jetzt noch nicht so ausgereift haben. Bitte? Es gibt ja viele auch, die in einer Sendung anrufen, die das auch noch nicht so ausgereift haben, also die das auch noch nicht so angegangen sind. Ja, das gibt's immer wieder. Es liegt natürlich viel an der eigenen Initiative. Und wir fast alle wissen, wie schwer es ist, sich zu verlieben und auch einen tollen Partner zu finden. Den wenigsten schneit das ins Haus. Es gibt auch Glückspilze, wo das immer ganz schnell funktioniert. Aber die meisten Menschen müssen sich da auch schon drum mühlen. Mhm. Und das musst du machen. Was bist du denn so? Was bist du denn äußerlich so für ein Typ? Wie würdest du dich beschreiben? Siehst du ganz gut aus, mittelmäßig? Ich würde sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10 schon so, also mindestens 7 so. Ja, also hast du Chancen bei den Frauen? Ja, ich habe auch schon oft gehört, dass ich eigentlich ganz gut aussehe. Ja. Gehst du denn auch aus? Gehst du nachts am Wochenende aus, abends? Ja, ist nicht unbedingt in die Disco, aber halt mehr so in Kneipen und so. Also ich bin nicht unbedingt ein richtiger Partylöwe. Ja. Also eher so im kleinen Kreis. Tobias, also Quintessenz unseres Gesprächs, bring dich mehr ein und bring mehr Energie in die Sache, dass du Frauen kennenlernst, mit der Hoffnung, dass irgendwann wirklich eine Verliebtheit und eine Liebe entsteht. Und bleib dann auch am Ball, wenn dich eine angefangen hat zu interessieren. Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, so verbleiben wir erstmal. Wenn es in einem halben, dreiviertel Jahr immer noch nicht geklappt hat, telefonieren wir. Kannst du machen. Sehr gerne. Okay. Mein Lieber. Ja, kannst du noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Dann rufen wir dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Mhm. Alles Gute, Tobias, und toi, toi, toi. Viel Glück. Jo. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. 1.46 Uhr haben wir. 47, genau jetzt. Hier ist Nadja. Nadja ist 34. Guten Morgen, Nadja. Ja, guten Morgen. Hallo, Nadja. Über was sprechen wir beide? Ja, wir reden über Kirchenfinanzierung. Über Kirchenfinanzierung? Ja. Das ist aber ein spannendes Thema. Oh ja. Wie kommst du darauf? Wieso ist das dein Thema? Es ist schon eine ganze Weile mein Thema und es ist ja jetzt auch bei den Kollegen von der ARD gelaufen. Eine sehr interessante Sendung, wo es darum geht, die hieß, glaube ich, Gott hat hohe Nebenkosten. Mhm. Da ging es darum, dass soziale Einrichtungen ja zu einem ziemlich hohen Anteil von über 90% vom Staat finanziert werden. Mhm. Die Kirchen sich aber rausnehmen, ihre Mitarbeiter nach eigenem Arbeitsrecht zu beurteilen. Mhm. Und ihnen bestimmte Rechte vorzuenthalten. Gab es da schon Protest jetzt vorige Woche, glaube ich? Ja, gab es auch. Es gab auch ein Urteil dazu, zum Thema Streikrecht. Genau. Und es kotzt mich tierisch an. Also, dass die Kirchen sich da Sachen rausnehmen, die einfach nicht legitim sind, meiner Meinung nach. Ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ostsozialisiert bin und damit mit der Kirche auch nicht so viel am Hut habe. Mhm. Aber das finde ich ganz gut, weil ihr nämlich noch einen neutraleren Blick auf die ganze Sache habt. Ja, das Schlimme ist, dass bei uns jetzt der Anteil der Bekenntnisschulen sich ums Vierfache erhöht hat und teilweise die Lehrer jetzt zwangsweise in die Kirche eintreten, um unbefristete Angestelltenverhältnisse zu bekommen. Ah, so sollte es auch nicht sein. Nee. Wenn jemand sich freiwillig dazu entscheidet, ist es ja okay, das ist eine private Entscheidung. Ja, aber die Kirche kann sich das Recht rausnehmen, weil sie halt aus bestimmten arbeitsrechtlichen Sachen raus sind, aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen. Mhm. Und da gibt es auch Initiativen, die dagegen sind. Zum Beispiel Gerdia ist eine. Das ist gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mhm. Ist eine super Initiative. Und da gibt es inzwischen auch Studien, die rausgekommen sind, wo halt angeguckt wird, warum Leute vom Arbeitsmarkt ferngehalten werden, weil sie bestimmte Berufe haben und oder sich bei bestimmten Arbeitgebern beworben haben und vielleicht konfessionslos oder nicht der richtigen Konfession angehören und so weiter sind. Also es ist schon sehr haarig, was da so abgeht. Also was mich immer sehr provoziert, und das wissen die meisten Menschen gar nicht, dass wir Steuerzahler zum Beispiel die hohen Gehälter der Kardinäle bezahlen. Ja, eben. Und nicht nur der Kardinäle, sondern aller Kirchenangestellten. die vom Staat finanziert werden, nicht von der Kirchensteuer. Ja, vor allem der Bischöfe und so weiter. Also wenn ich jetzt mal, also ich habe jetzt gar nichts dagegen, dass auch Pfleger und Krankenschwestern und Erzieherinnen und weiß ich wer bezahlt wird. Aber gegen diese ganzen Kirchen... Man schätzt diese Personalkosten, die dem Staat für kirchliche Angestellte und hohe Angestellte anfallen, auf etwa eine halbe Milliarde Euro im Jahr. Und das ist schon eine ganze Menge Geld. Ja. Und wir leben in einem säkularen Staat und das kriegt... Nein, das tun wir nicht. Nein, wir stehen... Das tun wir nicht. Genau, in dem Sinne tun wir es nicht. Du hast recht, ja. Wenn wir in einem säkularen Staat leben würden, eigentlich, dann würde der Staat dafür nicht bezahlen. Ja. Der Staat zahlt ja immer noch nach Reichskonkordat von 1934. Ich merke, du bist gut informiert, in der Tat, ja. Bezahlt der Staat ja immer noch irgendwelche Geschichten wegen der Säkularisierung von Napoleon und weiß der Teufel was alles. Also völlig bekloppt. Also da gibt es Bestrebungen mittlerweile und die Gewerkschaften haben ja sich jetzt auch ein bisschen durchgesetzt, aber da ist, glaube ich, noch viel zu tun. Und ich meine, da bin ich auch heftig dabei, zwar... jetzt noch nicht in vorderster Front, aber auf sozialen Netzwerken verbreite ich da meine Meinung, ob wer es hören will oder nicht, ist mir wurscht. Mhm. Also das geht so gegen den Strich. Das kann man, ja, man kann auch so Dinge nur tun, indem man die immer wieder in die Öffentlichkeit bringt, weil viele Sachen die Leute auch einfach nicht wissen. Sie wissen es nicht. Mhm. Und das Gleiche gilt ja dann auch wieder für das Beschneidungsthema. Das ist ja, geht ja in die ähnliche Richtung. Wie meinst du das? Dass der Staat sich von religiösen Gruppen zu bestimmten gesetzlichen Regelungen zwingen lässt. Also du meinst jetzt, dass es eine staatliche Regelung, eine gesetzliche Regelung gibt, dass Beschneidung erlaubt ist im Deutschland? Ja. Du bist welcher Auffassung? Ich bin der Auffassung, Beschneidung im Kindesalter ist Körperverletzung, wenn sie nicht medizinisch indiziert ist. Auch wenn sie von einem Arzt vorgenommen wird? Auch wenn sie von einem Arzt vorgenommen wird. Es kann nicht sein, dass ein nicht medizinisch notwendiger Eingriff nur aufgrund von Religion zulässig ist. Ja. Das sollen die Kinder gefälligst selber entscheiden und dann, wenn sie erwachsen sind. Bin ich absolut auf deiner Seite. Ich finde, jedes Kind, ob jüdisch oder islamischer Herkunft, sollte das für sich allein entscheiden. Außerdem kommt dazu, wenn man gegen Mädchenbeschneidung ist, dann kann man nicht für Jungenbeschneidung sein. Nun ist das schon ein Unterschied, ein qualitativer großer Unterschied. Sicherlich. Ich finde aber trotzdem, dass man da den Unterschied dann nicht so groß machen darf. Also wenn man gegen das eine ist, dann kann man meiner Auffassung nach nicht für das andere sein. Eine sehr engagierte junge Frau. Nadja, was machst du vom Beruf, wenn ich fragen darf? Ich bin im Moment arbeitslose Kulturwissenschaftlerin. Ja. Kulturwissenschaftlerin, dann bist du natürlich gut informiert über alles. Ja. Nehmen wir das mal so als Statement von dir. Finde ich sehr gut, dass wir auch mal so Sachen hier besprechen und dass du das Statement gesagt hast. Finde ich sehr gut. Bedanke mich sehr herzlich für deinen Anruf und sei weiter aktiv. Ja, werde ich sein. Alles Gute, Nadja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 Marianne 62. Guten Morgen, Marianne. Ja, guten Morgen, Domian. Marianne, dein Thema. Ja, es geht um ein Beziehungsproblem. Und zwar, ich habe am 11. Mai dieses Jahres einen ganz lieben Mann kennengelernt. Also das hat jetzt ein halbes Jahr gedauert, sag ich mal. Und ja, wir haben so viel miteinander unternommen, auch gleiche Interessen gehabt. Und wo hast du denn kennengelernt? Ja, das ging eigentlich durch eine Anzeige. Ich habe eine Anzeige in der Tageszeitung abgegeben. Ganz klassisch. Und ganz klassisch, ja. Und die nette Marianne sucht einen netten jungen Mann. Einen jungen Mann, nicht einen Mann, dementsprechend altersgemäß, okay. Sag ich mal. Wie alt ist er denn? Bitte? Wie alt ist er denn? Er ist 63. Ja, ist auch im guten Alter noch. Ja, es sieht auch toll aus und war so eigentlich auf Anfang gleich, wie wir uns das erste Mal getroffen haben, so, ja, was ich mir einfach vorgestellt habe. Hat gleich gefunkt. Und hat auch gleich gefunkt, auch von beiden Seiten. Wir haben uns dann auch nach einer Woche nochmal verabredet zum Kaffee und so. Und ich sag, hat jetzt auch mal ein bisschen gedauert, also nicht, dass wir dann gleich zusammen waren und so, aber wir haben uns halt immer dann mal so getroffen und... Und hat dann sich so entwickelt. So, und jetzt, hat sich dann so jetzt entwickelt. Sind ein paar Monate vergangen. Wie ist der Stand der Dinge denn heute? Ja, ich muss jetzt noch einiges vorweg schicken. Es ist so, also er ist Witwer. Mhm. Die Frau ist erst, also das wird jetzt im Dezember erst ein Jahr, dass eine Frau verstorben ist. Mhm. Die hatte Krebs, also war fast 2 Jahre, sag ich mal, krank. Und ich habe ihn auch am Anfang gesagt, habe ich gesagt, na ja, okay, also ich meine, das ist ja noch nicht lange her, glaubst du, dass das geht? Und dann hat er gesagt, ja, also er möchte nicht allein sein und das Leben geht weiter und er fühlt sich eigentlich noch nicht zu alt, um alleine zu bleiben. Ja. Und er möchte wieder eine Beziehung und ich muss sagen, er ist auch hier in die ländliche Gegend gezogen, er stammt aus dem Rheinland. Okay, soweit die Vorgeschichte. Gibt es dann doch ein Problem jetzt? Und ja, und jetzt gibt es das Problem, das ist jetzt 7 Wochen her. Mhm. Er hat mich dann 2 Tage bevor, dass das jetzt er das beendet hat. Er hat es beendet schon wieder? Er hat es beendet, ja. Ah. Und es ging darum, also wir haben immer Kontakt gehabt, Telefonate oder SMS früh geschrieben. Dann hat er mir 2 Tage vorher eine SMS früh geschrieben. Also es geht ihm nicht gut, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen und es geht ihm so viel durch den Kopf und alles. Und mal dann im Klartext, warum hat er Schluss gemacht? Ja, im Klartext. Er hat zu mir gesagt, also an diesem 10. Oktober, er hat geweint, ich bin dann zu ihm hingefahren, weil er gesagt hat, es geht ihm nicht gut. Und nach der Arbeit, und dann hat er gesagt, er kann nicht mehr, er ist so weit unten, er muss erst wieder zu sich finden, es tut ihm leid, er möchte die Beziehung beenden, er muss erst wieder zur Ruhe kommen. Okay, Moment, was heißt zur Ruhe kommen? Heißt das, dass er vielleicht doch zu früh in die Beziehung gegangen ist? Ja, das nehme ich an. Also Hat aber nicht so erklärt. Das hat er nicht so erklärt. Er hat gesagt, er weiß auch nicht, wie lange das es dauert. Es kann Monate, es kann Jahre dauern. Also ich habe das schon so hingenommen, dass er das auf seine nicht vielleicht geleistete Trauerarbeit bezogen hat. Habt ihr denn viel, wenn ihr so zusammen wart, habt ihr viel über die Frau gesprochen, die verstorbene Frau? Eigentlich nicht. Also er hat es immer irgendwie verdrängt. Es ist immer so scheibchenweise was schon rausgekommen. Aber Vergangenheit war nicht so sein Thema. Mhm. Und ich habe da auch nicht gebohrt, was er mir halt so freiwillig erzählt hat. Jetzt hat er Schluss gemacht. Ist denn seitdem nochmal Kontakt, hat Kontakt stattgefunden? Ja, also ich hatte Ende Oktober Geburtstag, da hat er mir eine SMS geschrieben. Er hat an diesem besagten Tag zu mir gesagt, also ich werde mich auf alle Fälle an deinem Geburtstag melden. Ich bin davon ausgegangen, dass er mich anruft, aber da hat mir nur eine SMS geschrieben. Was stand denn in der SMS drin? Moment, das habe ich auch hier. Ich habe deinen heutigen Tag nicht vergessen. Ich möchte dir zu deinem Geburtstag alles Gute wünschen, vor allem Gesundheit und viel Erfolg in deinem neuen Lebensjahr. Ich bin noch nicht in der Lage, auf andere Gedanken zu kommen. Mir geht es den Umständen entsprechend. Ich bin die ganze Zeit zu Hause und mache nur das Notwendigste und ich wünsche dir gute Besserung, weil ich zur damaligen Zeit 2 Wochen krank geschrieben war. Verstehe. Marianne, ja? Gibt er dir denn jetzt irgendwie, hat er dir ein Signal gegeben, dass das nur jetzt so eine Auszeit ist oder ist es wirklich vorbei? Ja, das weiß ich eben nicht. Und Domian, das ist das, was mich auch zermürbt. Ich habe diesen Mann furchtbar lieb. Ich habe noch nie jemanden so gern gehabt. Also ich war auch 35 Jahre verheiratet. Ich hatte nicht besonders schöne Ehe. Also er hat nicht ganz klar gesagt, ich will dich nie mehr wiedersehen. Das hat er nicht gesagt. Ne? Ihm geht's schlecht. Er hat es dir gar nicht mal richtig erklärt, warum es ihm schlecht geht. Du vermutest das so, dass das mit der Trauerarbeit zu tun hat. Aber wir wissen es nicht genau. Wir stochern ein bisschen im Nebel. Wir wollten auch, jetzt am 17. Dezember 10 Tage nach Teneriffa fliegen. Das hat er alles schon gebucht gehabt. Okay, das ist ja nur erstmal. Er hat auch gesagt, es geht nicht. Marianne, ich würde dir Folgendes vorschlagen. Wenn du an diesem Mann sehr großes Interesse hast, und das scheinst du zu haben, und du scheinst ja sehr verliebt zu sein, oder ja, ihn sehr zu mögen, lass ihm jetzt einen großen Freiraum. Ich würde mich sehr zurücknehmen an deiner Stelle. Vielleicht einen netten Wunsch zu Weihnachten und zu Neujahr schicken, aber auch nur schicken, nicht anrufen, weil das ist wieder zu privat und zu nah. Sofort, ne? Ja, ich würde ihn kommen lassen. Wenn es ist auch so, Domian, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Er hat jetzt auch am 3. Dezember Geburtstag. Kann man einen Geburtstagswunsch per SMS schreiben. Oder eine Karte schicken? Kann man auch, aber neutral, nicht mit irgendwie, dass du irgendwas damit verbindest, dass er sich jetzt wieder melden soll. Einfach einen netten Wunsch und alles Gute und ich wünsche dir Glück und sowas. Und das wär's dann. Mhm. Also nimm dich zurück, lass ihn kommen. Vielleicht braucht er einfach die Zeit und im Februar oder so ist er dann wieder bei dir. Hoffen wir das mal. Ich hoffe es und dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Viel Glück und alles Gute, Marianne. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik, Christoph Gellert. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich freue mich auf euch mit einer freien Themennacht. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao.